Test 4, Teil 2. Du hörst zwei Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es Aufgaben. Kreuz an, richtig oder falsch. Du hörst jedes Gespräch zweimal. Höre zuerst ein Beispiel. Es gibt Eier, aber keine Äpfel. Guten Tag, können Sie mir bitte helfen? Ja, gerne. Ich möchte einen Kuchen backen und ich brauche 6 Eier, sehe aber keine. Die sind hier vorne, im Regal nach den Nudeln. Ah, jetzt sehe ich sie. Und haben Sie auch Äpfel? Leider nicht. Morgen haben wir wieder welche. Gut, dann nehme ich die Eier und die Butter. Das macht dann 5,60 Euro. Hier, bitte. Danke. Tschüss. Du hörst das Beispiel noch einmal. Guten Tag, können Sie mir bitte helfen? Ja, gerne. Ich möchte einen Kuchen backen und ich brauche 6 Eier, sehe aber keine. Die sind hier vorne, im Regal nach den Nudeln. Ah, jetzt sehe ich sie. Und haben Sie auch Äpfel? Leider nicht. Morgen haben wir wieder welche. Gut, dann nehme ich die Eier und die Butter. Das macht dann 5,60 Euro. Hier, bitte. Danke. Tschüss. Lies die Sätze 7, 8 und 9. Jetzt hörst du das erste Gespräch. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Lea? Hallo, was machst du denn hier? Hallo Maria, ich arbeite hier. Wow, das ist ja toll. Ja, ich arbeite hier schon lange. Sag mal, was suchst du denn? Ach, meine Mama hat am Samstag Geburtstag und ich suche ein Geschenk. Okay. Was trägt sie denn gerne? Also, sie mag besonders Blusen. Kleider und Röcke trägt sie aber auch gerne. Na, dann haben wir hier einiges für sie. Ein schwarzes Kleid zum Beispiel. Wie findest du das hier? 50 Euro. Nicht schlecht, aber nicht in Schwarz. Vielleicht diese bunte Bluse mit den Blumen? Ja, die ist total ihr Stil. Gibt es dir auch eine Nummer kleiner? Mal sehen. Ja, hier. Super. Wie viel kostet sie? 30 Euro. Okay, die nehme ich. Wo kann ich zahlen? Die Kasse ist dort. Danke, danke. Ruf mich doch mal an, wenn du Zeit hast. Bitte, Maria. Ja, ich rufe dich morgen an. Dann können wir was ausmachen. Vielleicht fürs Wochenende. Toll. Freu mich. Du hörst das erste Gespräch noch einmal. Markiere dann für die Sätze 7, 8 und 9 richtig oder falsch. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Lea? Hallo, was machst du denn hier? Hallo Maria, ich arbeite hier. Wow, das ist ja toll. Ja, ich arbeite hier schon lange. Sag mal, was suchst du denn? Ach, meine Mama hat am Samstag Geburtstag und ich suche ein Geschenk. Okay, was trägt sie denn gerne? Also, sie mag besonders Blusen. Kleider und Röcke trägt sie aber auch gerne. Na, dann haben wir hier einiges für sie. Ein schwarzes Kleid zum Beispiel. Wie findest du das hier? 50 Euro. Nicht schlecht, aber nicht in Schwarz. Vielleicht diese bunte Bluse mit den Blumen? Ja, die ist total ihr Stil. Gibt es dir auch eine Nummer kleiner? Mal sehen. Ja, hier. Super, wie viel kostet sie? 30 Euro. Okay, die nehme ich. Wo kann ich zahlen? Die Kasse ist dort. Danke, danke. Ruf mich doch mal an, wenn du Zeit hast. Bitte, Maria. Ja, ich rufe dich morgen an. Dann können wir was ausmachen. Vielleicht fürs Wochenende. Toll. Freu mich. Lies die Sätze 10, 11 und 12. Jetzt hörst du das zweite Gespräch. Liam, hast du kurz Zeit? Ja, was möchtest du denn, Papa? Du wünschst dir doch zum Geburtstag ein Tablet, oder? Ja, ein Tablet oder ein Handy. Für ein Handy bist du noch nicht alt genug. Das kannst du dir nächstes Jahr zu deinem 13. Geburtstag wünschen. Aber wenn du Lust hast, können wir mal im Internet nach einem Tablet suchen. Okay. Also, schau, hier eins für 99,90 Euro in Weiß. Wie findest du das? Nicht so schön. Weiß auf keinen Fall. Vielleicht das Schwarze hier mit den coolen Kopfhörern. Das kostet aber 189,90 Euro. Das ist viel zu teuer. Warte mal, wir suchen mal genauer. Tablet... Farbe schwarz, Preis bis 150 Euro. Also hier, 15 Treffer. Welches gefällt dir? Das in der Mitte, das silbergraue, finde ich toll. Das finde ich auch am besten. Das bestellen wir jetzt. Dann hast du es übermorgen an deinem Geburtstag. Ja, danke Papa, du bist der Beste. Du hörst das zweite Gespräch noch einmal. Markiere dann für die Sätze 10, 11 und 12 richtig oder falsch. Liam, hast du kurz Zeit? Ja, was möchtest du denn, Papa? Du wünschst dir doch zum Geburtstag ein Tablet, oder? Ja, ein Tablet oder ein Handy. Für ein Handy bist du noch nicht alt genug. Das kannst du dir nächstes Jahr zu deinem 13. Geburtstag wünschen. Aber wenn du Lust hast, können wir mal im Internet nach einem Tablet suchen. Okay. Also, schau, hier eins für 99,90 Euro in Weiß. Wie findest du das? Nicht so schön. Weiß auf keinen Fall. Vielleicht das Schwarze hier mit den coolen Kopfhörern. Das kostet aber 189,90 Euro. Das ist viel zu teuer. Warte mal, wir suchen mal genauer. Tablet, Farbe schwarz, Preis bis 150 Euro. Also hier, 15 Treffer. Welches gefällt dir? Das in der Mitte, das silbergraue, finde ich toll. Das finde ich auch am besten. Das bestellen wir jetzt. Dann hast du es übermorgen an deinem Geburtstag. Ja, danke Papa, du bist der Beste. Ende Test 4.